speciel. Warum weinest du so sehr? Michel, warum weinest du so sehr? Weil es mir nicht mag bergen, dass ich soll den Maulkorb tragen. Darum weine ich so sehr. Michel, warum weinest du so sehr? Michel, warum weinest du so sehr? Weil man mir das Recht stibitzt und man mir mein Blut verspritzt. Darum weine ich so sehr. Michel, warum weinest du so sehr? Michel, warum weinest du so sehr? Gastarbeiter in Millionen wollen unser Land sich holen. Darum weine ich so sehr. Darum, Michel, weine nun nicht mehr. Darum, Michel, weine nun nicht mehr. Wenn du einsiehst deine Schwächen, werden sie dir was versprechen. Darum.